Come

Therapie kann nun beginnen. Therapie. I'm going to go to the next one. Yes, We'll be right back.

Karneval gefeiert, meine Freunde. Einfach Karneval gefeiert. Andere saufen sich 5 Tage voll und wir haben uns halt 5 Tage mit Amphetamine voll. Ist doch nicht schlimm, oder? Karneval gefeiert, meine Freunde. Einfach Karneval gefeiert. Andere saufen sich 5 Tage voll und wir haben uns halt 5 Tage mit Amphetamine voll. Ist doch nicht schlimm, oder? die sind nicht ganz klar. We'll be right back.

mich, du Wer. Thank you.